Sieht in Hamburg an die Bahn besten aus. Gestunken, Igitt, aber zieht den Hamburgern die Warnwesten aus, die Warnwesten aus, die Warnwesten aus. Verbrennen.